Eine Lieblingsvorstellung vieler Humanitätsfreunde, in der Verschmelzung aller Arten und Rassen das Heil der Menschheit zu erblicken und gleichsam eine Art neuen Normalmenschentums zu züchten, hat sich als verhängnisvoller Wahn erwiesen. Es hat sich gezeigt, dass die Rassen nicht unter allen Umständen verschmelzbar sind, dass die Mischlinge häufig ein leiblich wie geistig entartetes Geschlecht darstellen, oft nur die Fehler beider Rassen vereinigen. Die strenge Gesetzmäßigkeit der Natur lässt sich nicht durch menschlich eitle Theorien meistern. Und das gilt nicht bloß von der körperlichen Artung. Auch das geistige Wesen ist einer ewigen Ordnung unterworfen, die sich nicht ungestraft durchbrechen lässt. Es war eine kranke Fantasie, die alle sittlichen Schranken verleugnen und jenseits von Gut und Böse eine neue Welt errichten wollte. Nein, Gut und Böse zu unterscheiden, das heißt zu erkennen, was unserer Art zum Heil oder Unheil gereicht, bleibt allezeit eine Aufgabe tiefster Erkenntnis. Jede Menschenart trägt ihr eingeborenes Lebensgesetz in sich. Sie kann nur gedeihen, solange sie den Grundlagen ihres Wesens treu bleibt. Wie jedes Volk seine natürlichen Eigenheiten besitzt, so besitzt es auch seine besonderen Daseinsbedingungen und geistig-sittlichen Maßstäbe. Denn die Sittlichkeit ist in letzter Linie ein Ausfluss der Rassenerfahrung. Sie legt die Grundlagen fest, durch die das Gedeihen der Art bedingt ist. Ein Volk, das seine sittlichen Lebensbedingungen preisgibt, begeht gleichsam einen Selbstverrat und Selbstmord. Es ist darum aussichtslos, aus der Durcheinandermischung verschiedener Sittlichkeiten eine neue, allgemeinmenschlich-Normalsittlichkeit erzeugen zu wollen. Wie in jedem Staate nur eine Geldwährung gelten kann und nicht zwei oder drei grundverschiedene Währungen nebeneinander, so kann es in einem Volke auch nur einerlei Recht und einerlei sittliche Währung geben. Solche Lebensvernunft ist leider durchbrochen worden, seit man einer fremden Nation bei uns Gleichberechtigung gewährte, die eine für uns ganz wesensfremde geistige und sittliche Währung mitbrachte. Seit jener Zeit ist unser Volksleben in tiefe Verwirrung, ja wir dürfen sagen, in sittliche und soziale Auflösung geraten. Das nachgiebige, anpassungsfähige, bildsame Naturell des Deutschen in Verbindung mit der deutschen Schwäche, alles Fremde zu bewundern und nachzuahmen, hat sich der starren Eigenart des Hebräertums gegenüber nicht als widerstandsfähig erwiesen. Der Deutsche, der mehr als jeder andere in der Welt geneigt ist, Theorien und Phantome ernst zu nehmen, hat sich seit einem halben Jahrhundert eifrig bemüht, die Stimme seiner Instinkte zu ersticken, sein Bestes zu verleugnen, um die Anpassung an den neuen hebräischen Volkstypus zu ermöglichen. Er hat die größten Anstrengungen gemacht, sein eigenes Wesen abzutun, ein anderer zu werden, sich selbst zu entdeutschen, alles dem Fremdling zu gefallen. Er hat viel dabei eingebüßt. So viel, dass wir heute erschrocken vor dem Bilde des Durchschnittsdeutschen stehen und Mühe haben, ihn noch von dem Fremdlinge zu unterscheiden. Er hat seine Begriffe von Ehre und Tugend, von Recht und Pflicht, von Anstand und Sitte preisgegeben und ist bemüht, alle Dinge des Lebens nur noch mit dem Maßstabe des Hebräers zu messen. Die Verwirrung ist umso vollkommener, als gewisse geistig führende Schichten seit Geschlechtern einer bodenlosen Ideologie verfallen sind. Geblendet von Schlagworten und falschen Freiheitsidealen haben sie sich nur zu oft zu Genossen und Wortführern jüdischer Tendenzen gemacht. Wer darf der naiven Masse des Volkes ihre Verirrungen vorwerfen, wenn selbst die herrschenden Klassen dem Trug der Phrase zum Opfer fielen? Jedoch, die Hebräer sind nicht nur die bedenklichen Vorbilder unseres Volkes geworden, sie haben sich auch die Wortführung in unseren nationalen Angelegenheiten angemaßt. In Presse, Parlament und Gesellschaft drängen sie sich mit der ihnen eigenen Lautheit in den Vordergrund, verwirren überall den Volksgeist und durchsetzen ihn mit jüdischen Anschauungen. Im Kunstwart von 1912 schrieb Moritz Goldstein: Die Juden verwalten heute den gesamten geistigen Besitz der Deutschen. Ihre kluge Taktik besteht darin, überall Misstrauen zu säen, überall trennend und zersplitternd zu wirken, getreu dem Grundsatz Divide et Impera. So reizen sie den Städter gegen den Agrarier, den Arbeiter gegen den Unternehmer, den Kaufmann gegen den Beamten und in der allgemeinen Verwirrung fischen sie im Trüben. Unsere Sozialdemokratie steht in der Hauptsache unter jüdischer Führung, wie denn auch deren Begründer Lasalle und Marx Hebräer waren. Der Aufklärungskampf über das Wesen des Judentums wurde nun seither erschwert durch den Umstand, dass manche Unberufene, gedrängt von ihrem stürmisch bewegten Gemüt, in leidenschaftlicher Weise zu dieser Frage das Wort nahmen und nicht immer gerade mit erlesenen Geisteswaffen kämpften. Jedoch war es zu verwundern, wenn Unberufene redeten, wo Berufene schwiegen? Wohl haben auch starke Geister wie Luther, Goethe, Fichte, Schopenhauer, Moltke, Richard Wagner, Lagarde, Treitschke, Düring, Warmund und andere in dieser bitterernsten Frage ein Wort gesprochen, aber ihre Warnungen sind nicht in das Volk gedrungen, nicht einmal in die Masse der Gebildeten. Hier zeigt sich deutlich der starke Bann, in welchem das Judentum unser öffentliches Leben gefangen hält. Die große öffentliche Presse durfte nicht wagen, offen Kritik am jüdischen Wesen zu üben. Das Volk durfte die Urteile seiner ersten Geister nicht hören. Das Beste, was gesagt wurde, blieb totgeschwiegen. Aber das unbesonnene Gezeter einiger Bierbank-Antisemiten wurde überall auf den Zaun gehängt, um damit das Geistesniveau zu kennzeichnen, auf dem sich angeblich der gesamte Kampf gegen das Judentum bewegte. Die große Masse unseres Volkes, wie auch der Gebildeten, ist bis heute über das Wesen des Antisemitismus gründlich getäuscht worden. Der Irrtum und die Täuschung der öffentlichen Meinung beginnt bereits mit der Emanzipation der Juden. Diejenigen, die seit Zeiten für die volle Gleichberechtigung des Judentums eintraten, gingen von der stillschweigenden Voraussetzung aus, dass die jüdische Religion auf den nämlichen sittlichen Grundlagen beruhe wie die christliche und dass es sich bei der Emanzipation der Juden lediglich um die Duldung einer anderen Art von Gottesdienst handele. Ein verhängnisvoller Irrtum. Wir müssen endlich über eine jahrtausendealte Wahnvorstellung hinwegkommen, die nahe daran ist, das bessere Menschentum zugunsten eines niederen Typus zu verdrängen. Die Brüderlichkeit aller Menschen mag in ihre Rechte eintreten, wo es sich darum handelt, Allgemeinmenschliches gegen gemeinsame Feinde zu verteidigen. Sie darf aber nicht dazu führen, die höheren geistigen und sittlichen Maßstäbe zu verleugnen, einem besonderen Typus zu gefallen und die natürlichen Rangabstufungen der Menschengeschlechter umzukehren. Da, wo man Ungleiches gleichsetzt, geschieht es auf Kosten des Besseren. Denn leichter kann Edles auf die Stufe der Niedrigkeit herabgezwungen werden, als dass man Rohes zur Erhabenheit emporhebt. Der Weg nach abwärts ist immer der bequemere. Und doch kann von Kultur nur die Rede sein, wo starke tragende Kräfte das Menschentum stetig aufwärts führen. Wie es um das Wesen der jüdischen Religion bestellt ist, ergibt das Kapitel über die rabbinischen Schriften. Ehe wir mit der Vorführung sachlichen Materials zur Beurteilung der Judenfrage beginnen, wird es sich empfehlen, noch einen Überblick über das gesamte Streitgebiet zu geben und einige der geläufigen Einwendungen, die zur Verwirrung der Frage dienen, zu widerlegen.